Hello, how are you? Oh yeah, you know me, huh? I'm the flower guy, right? Do I always buy all your flowers? Dude, I need a flower, dude. You need a flower? There you go, here. Hold on. Do I get them all? All right. We're going to give those to him. No way! Yeah, that's for you. Oh, okay. That's an honor. Thank you. All right, what do I, for $100, this is what, I get half? I get a couple more? All right, you're really good to me. Hey, good looking look out, you. Dana. You think you're selling me $100? You're crazy, man. This is it. Oh, I got to buy yours, too? Do it, Chad. Wow. Dang, that's a generous man right there. Right, that's a generous man. That's for you. Hey, Dana, Chuck Yates. We met in Houston. I was there for the fight with Lee Majors. We Yeah. Oh, my God. That was awesome. Lee Majors is my man. Oh, he's a small world. He's the best. He is the best. Yeah. Hey, what are you doing here? We ate at Mr. Chow's, and we got a bunch of oil and gas guys. Yeah, you do. You got a bunch of rich motherfuckers out here with you, don't you? All the oil guys. Oh, yeah. All right, look at this. I'm gonna get y'all. Hey, you're rolling deep tonight, huh, Dana? I'm rolling deep with rich Texas, Oklahoma guys. And I'm buying tons of flowers for all of them. There's $100 for you. I'm going to give these guys, bring these back to Texas boys to your ladies. Oh, that's sweet. All right? Yo, Dana, so you what's up with this tweet you got from the legend himself? What? You got a tweet from... Oh, let me tell you. Gentlemen, everybody, you can text. These guys are from Texas, they might have a different outlook on this, I don't know. I got a tweet from Muhammad Ali today. He tweeted me. No shit. Yeah. One guy said it's cool, okay? Listen to me. I am the biggest fight fan ever. Muhammad Ali is the man, the greatest of all time. There's pictures of him in my house. It was the greatest day ever. The greatest tweet I've ever received in my life. That's an honor. Here, here. Yeah. Cheers, cheers, cheers. Have fun, you guys. All be right. Rich, prosper, and have fun. You yeah. Crazy every fucking day. Hey, thanks for the flowers, Dana. Stopp, ich habe das Intro zu früh loslaufen lassen. Aber dennoch, hallo. Hallo. Hallo. Oh, hallo, Chris. Hallo, Ricky, in his hands. Hallo, Ricky, in his hands. Ich habe wirklich meinen Ricky in my hands. The miracle is maybe true, come true. Es gibt nur eine Sendung weltweit, die zwei Startzeiten hat und auch zu beiden Zeiten live on air geht. In dem Fall sprechen wir vom MMA Radio, das komplettiert wird durch Chris und Ricky. So sieht's aus. Ricky, das Miracle maybe come true in Dortmund. Oh. Dortmund ist ganz klar stärker und führt 1-0 nach 25 Minuten. Was? Echt? Die führen 1-0? Jo. Oh fuck, dann hoffe ich, dass ich gleich wieder einen Anfall kriege und auflege. Also, Marco Reus hat's that awesome gemacht. Mirko Reus? Mirko Reus, ja. Das ist ja cool. Wie findest du das eigentlich? Mirko wenn Reus? Ich die Vornamen verändere? Naja, es ist mir ein sehr bekanntes Lebensmodell, würde ich fast schon sagen, weil mein Vater nannte mich ja immer Hitler. Ja. Adolf, war das nicht mit deiner Katze auch irgendwie der Fall? Hitlers Katze, ja, aber dann wurde ich älter und dann bin ich praktisch direkt zu Hitler aufgestiegen. He's got the whole world in his hands. Das ist gut, ne? Besser hätte ich es nicht sagen können. Für alle, die vorhin live zugehört haben und ein bisschen überrascht waren, warum die Sendung letzten Endes eigentlich schon beendet wurde, bevor sie richtig losging. Das hat ganz einfache Gründe, die kann ich ja an der Stelle aber nicht ausführen. Dafür kann ich versprechen, dass wir diese Sendung jetzt ohne weitere Unterbrechungen durchziehen. wie der Fachmann sagt, wie der Journalist das ausdrücken würde. Der akkreditierte Journalist. So ist es. Und es gibt Breaking News in meiner komplett, sag ich mal, Mindfinding-Phase. Habe ich auch noch eine neue Sendung an den Start gebracht, Chris. Mhm. Das ist eine Startzeit. Ich bin ganz ehrlich, ich habe auf dich keine Rücksicht genommen, weil ich weiß, dass du gar nicht so böse bist, wenn du da eine Ausrede hättest, wie da muss ich arbeiten. Und zwar werde ich am Montag, gerne auch mit dir, aber auf jeden Fall mal mit Philipp Jordan ab 10 Uhr live eine neue MMA Radio Fit Ausgabe zum Besten geben. Und die dreht sich nur ums Joggen. Ja. Wenn du da Zeit hast, bist du recht herzlich eingeladen. Aber Untertitel ist ja Joggen mit Jordan, ne? Joggen mit... Also jetzt musst du aber dabei sein am Montag. Hast du denn da Zeit? Kannst du unseren Hörern sagen, ich bin auch dabei? Ja, ich denke schon. Das freut mich. Also dann werden wir ab 10 Uhr morgens live mit Philipp... Um 10 Uhr morgens? Ach so, du hast das irgendwie jetzt falsch verstanden. Ja, 10 Uhr morgens. Ich habe mir jetzt nach dem großen Erfolg der Non-PG WrestleMania Countdown Show habe ich meinen Job direkt gekündigt, weil ich einfach davon ausgehe, dass die ganzen Leute, die da zugehört haben und sich die Folge gedownloadet haben, uns jetzt dann demnächst auch mal flattern werden. Und wenn es 10% der Hörer wirklich machen, also uns so einen Flatterklick schenken, dann brauche ich nicht mehr arbeiten gehen die nächsten 20 Jahre. Das sind natürlich Ausmaße, kennt sonst nur Reds, aber diesmal haben wir es halt auch mal. Die investieren es halt in Chips, ne? Ja, absolut. Der fette Dennis Retzler. Oh. Shoutouts gehen raus an Patrick Stork für den schönsten Tweet, den ich ever. Ich glaube, zumindest mal im Rahmen einer Live-Sendung angucken durfte. Aber mir fällt selbst sonst also nichts ein, was ich jemals so lachen konnte, ja. Twitter-technisch. Also, und ich konnte ihn immer noch nicht. Ich konnte ihn nicht sehen. Erst Pocho musste ihn mir verlinken, weil Storch mich noch geblockt hat. Oh, Patrick. Oder ich ihn geblockt habe. Ja, eins von beiden ist der Fall. Patrick, da appellieren wir natürlich jetzt an dich. Mhm. Oder an mich. Oder an Chris. Zeigt, dass ihr Herz habt, beide. Ja, finde ich auch. Wir hätten fast eine Busfahrgemeinschaft gemacht mit Unterhaltungsprogramm. Und entblockiert euch, oder wie man das bei Twitter nennt. Ja. Ja, also 10 Uhr morgens, Chris, steht da eine Zusage doch? Das muss ich dann nochmal abklären. Ja, gut. Also 10 Uhr morgens am Montag. Ich bin auf jeden Fall da. Philipp hoffe ich auch. Und vielleicht auch der Chris. Da werden wir uns mal überraschen lassen. Aber das Joggen mit Jordan-Ding ist Trademark, oder? Joggen mit Jordan, da kommt man schon durcheinander, ja. Und es könnte auch gleichzeitig als Untertitel sehr gut funktionieren, weil da gab es ja mal die dickbusige, diese Jordan aus dem Big Brother. Diese Yoga-Tante. Ach, die stimmt, Yoga Jordan gab es ja. Nee, ja. Nicht Yoga, Yoga, so hieß Yoga. Ja. Kommt man völlig durcheinander. Ja, also, nicht zu verwechseln mit DDP-Yoga. Ja. Titten, wieso komme ich jetzt immer nur auf Titten? Das gibt's doch gar nicht. Ja, also Joggen mit Jordan wird am Donnerstag, ach, leckt mich doch alle am Arsch. Am Montag um 10 Uhr, recorded live zum Mithören und direkt zum Mitjoggen eigentlich auch. Ja. Es ist, live zum Mitjoggen. Ja, das ist hervorragend. Ihr müsstet mal einen Podcast aufnehmen beim Joggen. Ja, kann ich mal machen. Ein Unboxing beim Joggen. So. Jogging-Unboxing. Das war gerade Million-Dollar-Man ein bisschen gerade von mir, oder? Ja, aber du bist ja völlig im Wrestling-Fieber, Chris. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Also ich würde diese sagen, WrestleMania war so brillant. Ich würde sagen, wenn du schon so im Wrestling-Fieber bist. Ja. Und man kann dich ja fast nicht mehr halten. Nee. Es war ja eigentlich, jetzt wird es ein bisschen traurig, war ja eigentlich geplant, dass wir am Donnerstag uns nochmal zusammensetzen und über die Hall of Fame, WrestleMania und die Raw-Ausgabe sprechen. Ah, machen wir doch nicht. Sprechen. Im Rahmen von Non-PG. Nee, machen wir nicht. Denn du hattest eine bessere Idee, Chris. Ich finde, es ist Zeit, ein weiteres Comeback bekannt zu geben. Es wird am Donnerstag um 20 Uhr die Rückkehr der legendären Talk of Personality Show geben. Aber da müssen wir auch ein bisschen rougher zur Sache gehen. Chris ist dabei. Ich bin dabei. Ricky ist dabei. Yes. Und, Leute, weil es ohne ihn nicht mehr geht, ja, wird auch der Pocho seinen Senf dazugeben. Super. Und für alle Wrestling-Fans am Donnerstag, also 20 Uhr live hier bei mmaradio.de, gibt es Talk of Personality. die Rückkehr, auf die im Endeffekt jeder gewartet hat. Ja. So, Chris, und jetzt wirst du sagen, Alter, da kommt man ja völlig durcheinander mit diesem ganzen Gedöns. Doch, doch, das wirst du jetzt sagen. Ja, ich komme schon ganz völlig durcheinander mit dem ganzen Gedöns. Jetzt gehst du mal auf mmaradio.de/archiv. Dann guckst du dir das mal an, wie man das jetzt heutzutage löst. Denn der gute Ricky hat am Sonntag mal das Archiv für Bescheuerte ein wenig aufgemöbelt, damit man sich jetzt besser zurechtfinden kann bei uns. Wie findest du das? Ich finde das Spitzenklasse. Ja, es ist natürlich unfassbar geil, wie das aussieht, was ich da gemacht habe. Das stimmt. Wird noch besser werden. Da werden zum Beispiel noch die Namen dann so mit dran stehen. Also bis jetzt sind ja eigentlich immer nur wir zwei mit dabei gewesen. Ach so, und die Möpse mal und der Pocho und so, klar. Aber also hauptsächlich sind ja nur wir zwei mit dabei. Aber das wird alles noch kommen. Ja. Da bastel ich gerade noch dran. Muss ich mir alles selber drauf schaffen, weil der dumme Tim Pritlove einem nicht erklärt, wie man das macht. Also muss man sich selber beibringen. Da bin ich ein Meister. Ja, sieht schön aus. Also für alle, die in Zukunft nur, sag ich mal, die Wrestling-Podcasts von uns, die zwei, die es bis jetzt gab, nachhören möchte, der findet die im Archiv. Ja, stimmt, im Archiv jetzt relativ schnell. Via Cover und, ja, was ist das eigentlich? Zusatztext. Ja, ich habe wobei das Non-PG-Cover, wenn man so rüber flutschelt mit dem Auge, mit dem MMA Radio Pay-Per-View Ausgabe Cover verwechselt. Ja, das ist richtig. Sehr ähnlich. Das ist richtig. Du merkst schon, dass meine Lieblingscoverfarbe weiß, rot, schwarz ist. Ja. Naja. Ist es auch, absolut. Und ja, eigentlich schwierige Farben, wenn man die so. Ja, naja, es kommt auf die Mischung drauf an. Ja. Oder auf die Anordnung, besser gesagt. Ja klar, ist auch ein politisches Statement, was wir hier machen, ganz klar. Muss man an der Stelle nochmal herauskristallisieren, so fast schon. Nee, was ich noch anmerken wollte, ist ja, habe ich jetzt völlig vergessen. Ich wollte noch irgendwas sagen. Es war noch irgendwas Tolles, was ich jetzt hier mitteilen wollte. Also wir machen diese Sendung am Donnerstag. Am Montag gibt's MMA Radio Fit. Heute gibt es eine Archiv. Ausgabe. Das neue Archiv, ja. Ach so, während der kleinen Unterbrechung vorhin habe ich mich schon mal gewogen, sozusagen vorgewogen, um zu sehen, wie eigentlich meine Weight Watchers Karriere, ja. Ich habe gerade auch überlegt, wie ich das mittlerweile nennen soll. Es ist eine Karriere. Nee, es ist mittlerweile, wenn wir schon beim Wrestling sind, es ist auch eine Streak. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist mittlerweile eine reine Streak, denn heute stelle ich mich auf die Waage. Da fliegt mir sofort so ein pinkes Sternchen entgegen, plus 3 steht da drauf, was einen erstmal ein bisschen irritiert. Aber es ist damit gemeint, dass ich weitere 3 Kilo verloren habe. Chris, es ist nicht mehr aufzuhalten. Das ist ein Movement, vergleichbar mit dem Yes-Movement. Es ist bei mir eigentlich das Fett-Movement oder so. Aber wir hoffen, dass bei dir die Streak vor 21 Jahren reißt, sonst ist von dir nicht mehr viel übrig. Das stimmt natürlich. Aber aktuell habe ich es auf 97,8 Kilo geschafft. Das ist Weltklasse. Das ist wirklich Weltklasse. Also es sind jetzt 13,2 Kilo, die ich verloren habe. And still counting. Ich suche übrigens noch die 13 Kilo, aber bis dann habe ich sie noch nicht wiedergefunden. Ein kleiner Spaß. Merkst du es noch nicht richtig? Doch, voll. Es ist schrecklich. Also ganz ehrlich, das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Es ist wirklich schrecklich. Darf ich kurz Off-Topic-Breaking machen? Oh, 2-0. 36. Minute, 2-0 Dortmund. Alter, jetzt kotze ich mich an, dass wir gesendet haben. Okay. Cristiano Ronaldo rotiert schon an der Bank. Er spielt ja nicht mit. Und er gestikuliert schon wirr rum. Chris. Und ich gucke das Tor. Wer hat's gemacht? Lewandowski. Pisscheck. Oh, Reus war's. Mirko schon wieder. Pass mal auf. Reus. Ich sag dir eins. Der Ronaldo macht heute noch den Netzer. Da werde ich mit Einzel? Der macht den Netzer. Der wechselt sich selber ein, schießt das Tor und geht wieder raus. Ich glaube, den Netzer kann man aber nur machen, wenn man auch die passende Frise dazu hat. Übrigens, top Frise. Ja, super Frise hast du. Also, wo waren wir denn jetzt gerade? Wo wollten wir denn jetzt gerade schon wieder abschweifen? Irgendwo wollte ich doch jetzt schon wieder hin. Weight Watchers? Ach genau, es ist fürchterlich, bei mir passen die Klamotten nicht mehr. Also das ist wirklich jetzt mittlerweile richtig schlimm geworden. Also ich habe einen Gürtel, der hat mir immer gepasst, den habe ich gekauft. Da war ich so bei 100 Kilo so, ja, so, jetzt könnte man ja denken, gut, 4 Kilo weniger, das wird ja nicht so viel ausmachen. Das Problem ist aber, der Gürtel passt mir nicht mehr. Meine Hosen passen mir sowieso nicht mehr. Meine Hosen, ist es wirklich, wenn ich eine Hose anziehe, kannst du da so eine 0,5 Liter Monsterdose im Querformat dazwischen stellen. Das ist Wahnsinn. Echt? Ja, das ist abartig. Es kommt natürlich auch dazu, dass ich so viel Sport mache. Das stiehlt meinen Körper. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, wenn ich bei meinem Endpunkt angekommen bin, also es ist 93 Kilo, ist das erste Ziel, was mir wirklich am Herzen liegt. Und dann habe ich ja gesagt, dann gucke ich weiter, ob ich noch mehr abnehmen möchte oder nicht. Sollte 93 Kilo dann das Ende sein, werde ich ein Bild von mir machen. Ja, und diese Vorher-Nachher-Bilder, du kennst sie ja, dann werde ich das auf unserem Twitter-Account mal veröffentlichen. Denn ich habe natürlich auch ein Bild gemacht von mir, als ich noch 111 Kilo hatte. Und die beiden jetzt schon nebeneinander sind, das ist Wahnsinn. Also, das ist unglaublich. Ja, schönen Gruß auch nochmal an die Möpse, die mich dazu animiert haben, den ganzen Scheiß durchzuziehen. Und vielen Dank an Maria. Ich erinnere da an die Non-PG WrestleMania 30 Countdown Show. Die letzte Stunde, die letzten anderthalb Stunden fällt mir gerade auf, war mit das Beste, was jemals von uns kam. Und das lag nicht das an uns. Das kam nicht von uns beiden. Aber das war hervorragend, oder? Maria ist ein Stück weit auch die Liebe meines Lebens. Ui, das sind natürlich, da werden, also, werden sich auch andere Damen im Umkreis Hannover freuen, sowas zu hören. Nein, aber es übrigens, das Thema steht für unsere Leitmedium-Ausgabe. Na. Und es ist ein Blockbuster-Thema. Wenn ihr euch da mit euren Comedians zufrieden gebt, wir gehen we step forward. Top 5 Undertaker-Gegner. Top 5 Undertaker-Gegner machen wir noch nebenbei. Aber das Hauptthema ist Top 5 Serien. Oh, das ist natürlich, ja. Also da macht man nichts falsch. Und es ist hochinteressant. Ich bin wirklich gespannt, weil ich weiß ja von den zwei Miezen da, dass die auch sehr serienaffin sind. Über dich braucht man, glaube ich, nicht weiter reden. Ja. Und das könnte doch interessant werden. Ich werde mir die erste Staffel House of Cards bis dahin noch angucken. Na, und vor allem hoffe ich, dass ihr neben den Top 5 vielleicht noch den einen oder anderen Geheimtipp mit raushaut. Ja. Das sehe ich hier gerade, hat sich Pascal Kraus hat sich jetzt hier gerade eben geäußert. Dortmund, Hashtag BVB. So, jetzt reicht's. Pascal Kraus folge ich, entfolgen. So. Gut. Also wirklich ein grenzwertiger Typ, ein Grenzgänger. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. MMA Radio supports, wie heißt er denn noch? Nick Hein. Nick Hein, absolut. Nick Hein. Heineken. Ja. Das wird ihm immer anhaften, dieses. Einfach mal reinnicken, das Ding. Einfach mal Heineken. So sieht's aus. So, kommen wir mal ein bisschen zu UFC. Es ist ja noch gar nicht so lange her, da haben wir schon so ein bisschen über die UFC gesprochen. Letzten Donnerstag, mir kommt's wirklich schon viel länger her vor. Also ist ja so viel passiert zwischendrin. Ich habe in den letzten zwei Tagen so viel Wrestling geguckt wie im kompletten halben Jahr nicht mehr. Ich auch nicht. Ja. Also wirklich unfassbar. Und hatte sogar Spaß dabei, aber dazu am Donnerstag dann mehr. Aber dennoch ist mir eins sofort aufgefallen. Ja. Und zwar, Chris, halt dich fest, es gab mächtig Bewegung in Sachen Fight-Announcements in den zurückliegenden vier Tagen. Absolut, das habe ich in den News auch schon erwähnt, dass da viel sich getan hat, viel hin und her geschoben wurde und viel neu announced wurde. Ne? Ich habe nicht alles auf dem Schirm, aber habe das so ein bisschen mitbekommen. Gerade, ich bin sehr gespannt, ob du da schon einen Füller hast oder einen Ersatz für 172 Co-Main-Event. Nee, da gibt's eigentlich noch gar keinen Ersatz. Beziehungsweise, ich glaube nicht, dass da ein Ersatz geplant ist, wenn ich ehrlich sein soll. Ist das dein Ernst? Also können wir das kurz vorausnehmen, dass Stipe Miocic versus Junior dos Santos rausgenommen wurde aus der Card und als Main Event für die Brazil Card genommen wurde? Absolut. Aber, ey, die 172 Card, die ist wirklich nicht so groß und ich habe mich tatsächlich auf diesen Heavyweight Bout sehr, sehr gefreut. Jetzt ist er raus. Ja, ich find's, also, wenn ich jetzt die Card, wenn man die 172 Card mal so anguckt, da Jon Jones gegen Glover Teixeira, das ist gut, also interessant und da haben wir Bock drauf. Können wir uns, denke ich mal, beide drauf einigen, oder? Ja, klar, so. Absolut, natürlich. Der aktuelle Co-Main-Event, falls sich da noch was ändert, ja, könnte es vielleicht auch noch ein anderer werden, aber aktuell ist es Phil Davis gegen Anthony Johnson. War Miocic JDS bei 173 vielleicht sogar? Waren die bei 173? Warte mal, ich hab's ja hier notiert. Ich hab's nicht notiert. Nee, das war doch bei 100. War das bei 173? Jetzt kommen wir aber fast schon ein bisschen durcheinander. Ich meine, es war Hanbarau Co-Main Event. Ich dachte nämlich, dass bei 173 Lawler gegen Ellenberger der Co-Main Event war. Dann war das wahrscheinlich, okay, das kann sein, dass sie gesagt haben, Lawler Ellenberger reicht als Co-Main Event. Jetzt müssen wir mal nachgucken. Also bevor wir hier Quatsch erzählen. Also mein Gehirn sagt mir, Hanbarau, Main Event wird lustig, Co-Main Event ist mein Favorit. Weil im ersten Moment, als du 172 gesagt hast, ja, habe ich auch ganz kurz überlegt, ist das wirklich so, dass es 172 war? Ja, und ich habe mit den Zahlen überhauen gerade. Wir haben es jetzt aufgeklärt. Es war natürlich der Co-Main-Event von 173. Ja, du hast absolut recht. Und also ich kann mit dem Lawler-Ellenberger-Ding ganz gut leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es wird dann, wenn es in die Tiefe geht, ein bisschen schwieriger. Mitsugaki gegen Rivera. Jo, kann natürlich ein guter Kampf werden, aber haut mich jetzt nicht gerade um. Jamie Warner gegen Kraus, den, ja, finde ich gut, ja klar, aber das ist natürlich was anderes als Dos Santos gegen Miocic, ganz klar. Aber das ist ja immer noch die alte Leier von mir, alten, nicht so unfassbar lange guckenden UFC-Fan. Bei mir musste auch noch so ein bisschen, natürlich Jamie Warner gegen James Kraus, das wird doch bestimmt, also ich glaube, das wird ein geilerer Fight als Mitsugaki gegen Rivera, oder? Ich kann es nicht einschätzen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also aber fehlt dir denn da nicht so ein bisschen die Star Power, auch wenn das vielleicht bei der UFC ein bisschen fehl am Platz ist, die Titulierung? Ja, 173, da fehlt die Star Power, ganz klar. Aber die Card ist insgesamt gut. Also das ist eine gute Card, die hat großes Potenzial, also mit auch mit den Prelims, mit Käser, ja. Ja, Holdsworth wieder mit dabei. L.I.A. Quinta ist mit dabei. Also das sind dann schon noch auch noch mal Leute mit dabei, auf die habe ich richtig Lust und die werden auch eine gute Show bieten. Aber ich gebe dir natürlich recht, wenn ich jetzt zu Hause sitze und, keine Ahnung, $60 investieren möchte in irgendeinen Pay-Per-View, dann würde ich vielleicht mir die $60 aufheben bis zu 175. Aber 173 wird schwierig werden. Es könnte eine der wirklich oder der schlecht verkaufteste Pay-Per-View der letzten Jahre werden. Das könnte wirklich sein. Habe ich auch so ein bisschen prognostiziert, paradoxerweise in der letzten Ausgabe, bei der Non-PG-Ausgabe. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da so eine richtige Beidelle bekommen wird. Ich bin gespannt. Also ich habe mal gelesen, ab 150.000 verdienen sie. Das ist so das, was ich mal mitbekommen habe. Ab 150.000 verdienen sie? Ja, und das werden sie erreichen. Und selbst wenn sie das nicht erreichen, wäre es, glaube ich, für die UFC schlimmer, den oder das komplette Event zu canceln. Haben die das schon mal gemacht? Es gab mal ein Event. Die könnten doch nicht ein ganzes Event canceln. Wie war denn das jetzt? Warte mal, das kriege ich jetzt gerade nicht mehr richtig zusammen. Es gab mal so eine ganz kontroverse Nummer, als dann auch der erste Kampf zwischen Barao und Faber nach Kanada verschoben wurde. Oder wie war das? Kriege ich jetzt gerade nicht mehr richtig zusammen. Aber das gab es schon mal sowas, oder wie? Ah, da war ich noch nicht so drinne in der UFC, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob sie es gecancelt haben oder ob da mal ein Event verschoben wurde, sprich, also komplette Card irgendwie, irgendwas war da mal, aber es ist halt dann doch schon 3-4 Jahre her und da war ich nicht so exzessiv mit diesem Thema vertraut wie jetzt. Also deswegen, es ist auch im Endeffekt scheißegal. Was mich viel mehr interessiert, ist ja, warum es diese ganzen Bewegungen gibt, weil ausgehen scheinen die ja, oder es sieht zumindest so aus, als ob alles von Sonnen gegen Wanderlei Silva ausgeht, die zuerst am 31. Mai in Brasilien gegeneinander antreten sollten, beim Ultimate Fighter Finale. Ja. Jetzt aber auf UFC 175 umgebuckt worden, zum Co-Main Event dort gemacht worden. Und das wiederum hat natürlich die UFC in Zugzwang gesetzt, dass sie dafür die Brasilien-Card was bieten müssen. Und haben Dos Santos und Miocic rübergezogen. Aber mir kommt so vor, als ob das alles von Wanderlei Silva und Jair Sonnen ausgeht. Und das würde mich interessieren. Die Kette dann, der Rattenschwanz. Ja, das würde mich interessieren, warum das so ist. Also das würde mich echt interessieren. Was ist da der Auslöser gewesen? Warum hat man diesen, also ist jemand verletzt? Oder, weiß ich nicht, gibt's Lizenzierungsprobleme? Also man kann da viel rein interpretieren, weißt du? Ich finde es komisch. Für 174 gibt's noch keinen Main Event? 474 gibt es noch kein Main Event. Behaupte ich jetzt mal so. Ja, nee, ist auch so. Gibt's auch noch keinen. Gibt's auch noch keinen. Interessanterweise wird Wanderlei Silva gegen Jael Sonnen auf UFC.com immer noch als Main Event für die Brazilian Card gelistet. Aber sie haben's, nee, wenn du draufklickst, haben sie es geändert. Aber auf stimmt, dem ja. ersten Screen ja. ist es falsch. Ja, also das ist die Frage. Was ist da los? Warum haben sie den rübergeschoben? Und klar, irgendwas mussten sie machen und Dos Santos zu Hause in Brasilien, das wird durch die Decke gehen, denke ich mal. Das wird gut. Freue ich mich sehr drauf. Ja, wird interessant. Aber der Miocic... Miocic jetzt so ein bisschen an die Bredouille bekommen, ne? Gekommen. Dadurch, dass er jetzt im Hostile Environment kämpfen muss. Ne, vor allem, ich will... Das Problem, was ich mit Stipe Miocic habe, ist... Ich sehe schon, dass der stark ist und natürlich zweifelsohne Riesentalent hat, aber irgendwie so richtig in Ekstase versetzt der mich nicht. Nee, sicherlich nicht. Und da bin ich mal gespannt jetzt. Ein Main-Event-Spot ist schon was Fettes jetzt. Also vor allen Dingen mit dem ehemaligen Champion. Und ich denke mal, da braucht man auch nicht drüber zu diskutieren, der Nummer 1B im Heavyweight. Also ja, der und Kane. Best of the rest. Ja. Nee, ich würde sogar den noch vorm Rest sehen. Also ich finde, er und Kane kämpfen in einer anderen Klasse. Und Miocic, ja, könnte jetzt natürlich, wenn er ihn besiegt in Brasilien, einen Riesenschritt nach vorne machen. Das wird interessant werden. Ich bin auch sehr gespannt. Ich bin auch, wenn du mich dann da schon fragst, für wen ich bin für gar keinen. Ich finde beide super geil. Vielleicht, ich finde beide geil. Fastest Kicks in the Division. Stipe Miocic. Bist ein Draw. Bist so ein Draw-Guy bist du. Und ihn machst du da. Ja, mach ich. Ja, mal gucken, was es wird. Aber das ist also das Erste, was geändert wurde seitens der UFC. Außerdem wurden ein paar Kämpfe bekannt gegeben für die Fight Night in San Antonio. Ich habe mir was abgeguckt von Ariel Helwani. Ich habe gestern MMA Hour gehört. Und da gab's ganz kurz mal die Diskussion über die Nummerierung der verschiedenen Events. Und da hat Helwani was ganz Schlaues gesagt. Er hat gesagt, man denkt im ersten Moment, dass die Nummerierung Sinn macht, um einfach so ja zu kapieren, okay, hier 42, 43 etc. pp. Aber wenn mir jemand sagt, hey, was war der Main Event bei UFC oder bei der Fight Night 34, habe ich keine Ahnung. Ja. Aber wenn mir jemand sagt, was war der Main Event bei der Fight Night in Singapur, dann weiß ich's. Deswegen will ich das hier bei uns auch mal so ein bisschen versuchen, nicht mehr die Nummern zu nennen, das möchte ja auch die UFC nicht, sondern Fight Night in San Antonio oder in Albuquerque oder so. Albuquerque kann ich mir gut merken halt, ne? Ja, und ich glaube, dass du da auch dann wirklich schneller das auf den Schirm bekommst, mit, was da der Main Event mal war, gerade wenn du über vergangene Events sprichst oder so. Deswegen, ja, Benson Henderson war Main Event bei Albuquerque, ne? Siehst du? Du bist da, bist im Endeffekt schon voll im System drinne. Es hat keine 10 Sekunden gedauert. So. Jetzt reden wir über die Fight Night in San Antonio. Die findet statt. Kann man an der Stelle schon mal verkünden. Da wurden 3 Kämpfe bekannt gegeben. Ich finde eigentlich nur einen interessant. Das ist Colton Smith gegen Carlos Thiago Ferreira. Colton Smith, der zuletzt eigentlich immer gute Matches gezeigt hat. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Matches und Kämpfe. Du weißt, wenn man insgesamt 9 Stunden WWE geguckt hat, kann man da jetzt so einen kleinen Verwechsler mit reinbringen. Und dann verliert er relativ überraschend, also gegen Michael Chiesa. Ich hab schon, war schon überrascht, dass er da verloren hat. Bei Fight for the Troops war die ganze Geschichte. Ja. Und jetzt geht's eben gegen Carlos Thiago Ferreira. Da müssen wir mal gucken. Der ist unbesiegt, habe ich gerade gesehen. Und feiert sein UFC-Debüt. Also, ja. Wird ein interessanter Kampf werden, denke ich mal. Finde ich ganz interessant. Die anderen beiden Kämpfe ist Marcelo Guimarães gegen Andy Ans. Andy Ans kennt man halt, deswegen habe ich London, ne? Genommen. Oder was war das? Andy Ans, woher kennt man den denn nochmal? Hat der nicht in Brasilien zuletzt gekämpft? Also, man kennt ihn halt. Gucken wir mal. Andy Ans, sein letzter Kampf. Oder war der gegen Clint Hester? Nee. Doch, gegen Clint Hester. Richtig. Das wäre der Typ, der so zäh war. Der von Clint Hester durch den Oktagon geprügelt wurde und eigentlich in der ersten Runde hätte schon K.O. gehen müssen, und sich aber da durchgemogelt hat, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger. Der ist gut, der ist legit, darauf freue ich mich. Doch, Gott sei Dank habe ich es mit reingenommen, siehst du? Der ist gut, also noch ein guter Kampf für die San Antonio Card. Und Anthony Hamilton gegen Oleksiy Oleniak. Hör auf, Mensch. Das ist eine Art Kampf. Punkt. Mhm. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann wurde bekannt gegeben, dass die UFC ein weiteres Land bereisen wird in diesem Jahr. Es ist ja das Land der Expansion. Und zwar geht's jetzt nach Neuseeland. Am 28.06. wird die UFC Neuseeland bereisen und der Main Event wird Nate Marquardt gegen James Tehuna sein. Mhm. Tehuna ist ja aus Neuseeland oder doch. Er ist aus Neuseeland und Nate Marquardt ist natürlich eine, ja, magst du ja, ne? Legende. Naja, also nee, mögen würde ich jetzt nicht sagen, aber finden ganz okay. Das ist aber so wahrscheinlich, ist halt so ein Strikeforce-Typ gewesen und da habe ich den immer mal wieder ganz gerne gesehen, aber in der UFC hat er bislang jetzt nur abgekackt. Also seitdem er in der UFC kämpft, geht überhaupt nichts mehr. Mhm. Ich weiß nicht so richtig, ob die UFC jetzt nicht dann, ob sie ihn entlassen, keine Ahnung. Ich meine, da können wir auch noch gleich drüber reden. Jake Shields wurde entlassen. Und der wurde nach einer Niederlage entlassen. Muss ich jetzt Nate Marquardt in Acht nehmen, der, wenn er gegen Tehuna verliert, ein viertes Mal in Folge das verliert. Gab's da keinen Grund für Jake Shields? Naja, das ist Boringness. Ja, genau. Würde ich jetzt mal so sagen. Also, das ist natürlich eine Unterstellung, klar. Aber Jake Shields ist jetzt seit 3 Jahren in der UFC. Mhm. Hat vor dem Lombard-Kampf 4-mal in Folge gewonnen. Gehört mit GSP zum besten Pay-Per-View, den es je in der UFC gab. Also Jake Shields gegen das war die Crowd, die Attendance war das, glaube ich. Jake Shields gegen GSP, genau, das war die Attendance, die es jemals gab. Die Frage, die man natürlich sich stellen muss, will die UFC nur spektakuläre Kämpfer? Das ist die Frage, die man sich stellen muss, weil das der Typ definitiv einer der Top-Welterweights ist in der Welt. Darüber braucht man nicht reden. Schon übel, ja. Und im Endeffekt, gut, Dana White hat gesagt, es geht natürlich hauptsächlich ums Geld. Es ging wirklich hauptsächlich ums Geld, aber nicht nur. Neuer Vertrag oder was? Richtig, also da gibt's so ein paar widersprüchliche Angaben, muss man fairerweise sagen. Und zwar war Jake Shields vor seinem Kampf gegen Hector Lombard in einem Podcast und hat da erzählt, dass er jetzt um einen neuen Vertrag kämpft, sage ich jetzt mal, und er kann ja jetzt da nicht hingehen mit einer Niederlage, deswegen sei es so wichtig, dass er diesen Kampf gewinnt. So, es gibt aber angeblich Berichte darüber, dass er in seinem nächsten Kampf $120,000 hätte kassieren sollen von der UFC. Bislang war er immer bei $75,000 pro Kampf. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob das dann irgendwie vielleicht auch ein Grund sein kann, dass die UFC sagt, also bevor wir dem die hohe Gage zahlen und der sich eh nicht weiterentwickelt, das hat ihm Dana White nämlich auch vorgehalten, dass er sich nie weiterentwickelt, dass sein Stand-up sich niemals verbessert hat, seitdem er in der UFC ist und dass er halt niemals der Guy sein wird, ja. Er hat gesagt, he's never going to be the guy, hat Dana White gesagt. Du, ja, aber diese Aussage, die ist meiner Meinung nach auch völlig legit. Ich meine, es gibt darum, der ist mit Sicherheit, was ist der? Der ist ja ein Mega-Wrestler, ne? Ja, das ist einer der besten Wrestler. Ja. Ah, du kennst ja seine Kämpfe. Erinnert dich an den Maya-Kampf. Seine Kämpfe. Der letzte war doch gar nicht so schlecht. Ja, aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Keiner von uns, ja? Natürlich, meinetwegen Championship-Material von der Leistung her, möglicherweise sogar. Wenn er mal, möglicherweise vielleicht sogar, aber der ist, wird niemals wird der the guy in the division werden. Also, ich möchte jetzt nicht vergleichen vom Charisma wie Han Barrow, aber Han Barrow ist einfach legit, der ist exciting zum einen, zum anderen ist der nicht wegzudenken aus seiner Division. Wo ist denn der? In welcher? Der Han Barrow? Heavyweight. Ja, genau, der ist im Heavyweight. Aber ein Jake Shields, der mag, wenn er gewinnt, das interessiert keine Sau. Und das kann es da nicht sein. Wenn du wirklich so boring bist, dann kannst du auch so gut sein, wie du willst, dann macht das alles keinen Sinn. Und dann schadest du vielleicht auch nur dem Produkt. In einer gewissen Hinsicht stimmt es. Ich versuche es jetzt immer so zu machen. Wenn so eine Diskussion aufkommt, entlässt die UFC jemanden, weil er zu unspektakulär ist, oder holen sie ihn nicht, weil er zu unspektakulär ist, dann überlege ich mir, was wäre, wenn ich heute erfahren würde, dass eben dieser Kämpfer um Titel kämpft oder gegen einen richtig guten anderen Kämpfer. Löst das Excitement in mir aus oder denke ich mir, oh, so. Und bei Jake Shields ist es exakt das. Ich habe jedes Mal Angst, oh nee, also jetzt, wenn hoffentlich gewinnt der nicht gegen Lombard. Das war so mein erster Impuls, so hoffentlich gewinnt der nicht gegen Lombard, weil ich sehe lieber Lombard, wie der im Welterweight Fuß fasst und immer stärker wird, als Jake Shields. Und das ist doch exakt der Punkt, den Dana White macht. Er sagt, der Typ ist jetzt an, oder war in den letzten Kämpfen an dem Punkt, wo es für ihn nicht mehr weitergeht. Ja. Was bringt es denen jetzt für uns hier zu behalten, dem viel Geld zu zahlen? Der zerstört uns vielleicht auch den ein oder anderen upcoming Star, weil er halt einfach ein unangenehmer Gegner ist. Ja. Und er selber wird sich aber niemals zum Champion oder zu dem Guy halt entwickeln, den die UFC gerne hätte. Also ist mit Sicherheit eine Sache, die, da kann ich absolut jeden verstehen, der sagt, ja, aber wenn er die Leistung bringt, hat er es auch verdient, in der besten Promotion zu arbeiten oder zu kämpfen. Da sage ich, hast du völlig recht. Jetzt frage ich dich. Na, blüht aber das mit dem Argument, wenn jemand das Argument bringt, dann würde das ja zwangsläufig bedeuten, wenn man es jetzt mal, ich mag Fußballanalogien nicht immer so sehr, aber das würde ja bedeuten, dass wenn du automatisch, sag ich mal, der beste Torwart bist, dass du dann beim besten Club der Welt spielen musst. Ist doch ähnlich. Also die UFC ist der Shit in Sachen MMA. Bedeutet das aber zwangsläufig, dass dann auch der beste Welterweight-Kämpfer, ist jetzt natürlich Jake Shields nicht, aber nur so als Beispiel, in der UFC kämpfen muss. Wenn die sagen, nee, wir haben keinen Bock, das ist öde, was der da macht, nur weil der jeden besiegt und sein Wrestling gut ist, wir haben keinen Bock auf solche Kämpfer. Ist das doch okay? Ja, die Seite kann ich völlig verstehen, absolut. Jetzt frage ich dich mal, kann dieses selbe Schicksal auch ein Damien Maia mal erreichen? Ja, das ist halt die Frage. Ich finde, Damien Maia hat wenigstens noch das Potenzial, dann und wann schwierig. Zuletzt hat er das auch nicht mehr so gezeigt. Aber ich kann mich halt an den Damien Maia erinnern, der sich wenigstens verbessert hat in seinem, wie Dana White es gesagt hat, Stand-up. Also das ist das, was er ja Jake Shields vorgeworfen hat. Da kam nichts mehr. Der ist am Boden stark, der ist ein starker Wrestler, das wissen wir alle, aber ich will halt auch, sagt Dana White, mal sehen, wie sich der Typ an sich weiterentwickelt in Sachen Boxen und so weiter. Und da kommt halt nichts. Und das, fand ich, hat Damien Maia mal so 2011, 2012 ganz gut gezeigt, dass er da mehr kann, wenn er dann vielleicht auch nicht unbedingt so erfolgreich war wie mit seinem Jiu-Jitsu. Ist ja ganz klar, das sind zwei völlig unterschiedliche Level, die da bereist werden von ihm, sage ich jetzt mal. Es ist schwierig, klar. Ich kann das Argument auch von vielen verstehen, die sagen, aber Jake Shields, der gehört doch dahin in die UFC, ins Welterweight. Ja, aber ich habe echt keinen Bock, den zu sehen. Und ich glaube wirklich nicht, dass da draußen jemand sitzt und sich denkt, schade, dass ich jetzt diese Grappling-Matches nicht mehr sehen kann. Weil ich glaube, dass der per se mit der UFC nicht allzu viel anfangen kann. Weil da geht's halt nicht ums Grappling hauptsächlich. Das ist ein Nebenprodukt. Guck dir einfach mal die Matches an, die zur Auswahl stehen für Fight of the Year und die letzten Jahre Fight of the Year gewonnen haben. Da ist nicht ein Match dabei, das über drei Runden am Boden stattfand oder so. Also, das will keiner sehen. Und da kann mir auch jeder sagen, was er will. Die meisten Leute wollen so Brawls sehen. Ja, genau. Ja. Darum geht's. Wobei ich mich ja jetzt über die Jahre, hätte ich jetzt fast schon gesagt, absolut mit einem geilen Ground Game identifizieren kann. Wie spannend fand ich das, diesen Benson Henderson Fight gegen, wer war das? Der letzte? Benson Henderson gegen, der sich die Hand gebrochen hat. Ja. Josh Thompson, genau, ja. Hört man ja. Das fand ich auch so spannend. Ey, ich stand vorm Fernseher und der tappt gleich. Benson tappt gleich. Und das finde ich ja auch mega spannend. Aber jetzt drei Runden, komplett Ground Game. Da muss man, glaube ich, schon aus dem Metier kommen, um das abzufeiern. Aber ich kann noch mal beide Seiten völlig verstehen, die sagen, Jake Shields gehört in die UFC, weil er einfach im Welterweight mit Sicherheit einer der Top 10 Guys auf diesem Planeten ist. Das kann ich völlig verstehen, aber ich komme eher aus dieser Ecke und sage, wenn du hier nicht das Excitement bringst, dann gehörst du leider auch nicht auf die ganz, ganz, ganz, ganz große Bühne des MMA-Sports. Denn das kann man ja vielleicht ein bisschen auch beim Wrestling dann an die Analogie bringen. Mark Henry, sei denn er tritt mal vor 10 Jahren gegen den Undertaker an, der wird jetzt auch nicht den großen Main-Event-Spot mehr bekommen, weil er einfach nicht mehr exciting ist. Ja, also... Ja. Guter Mike ist er, aber sowas so. Also, Jake Shields. Ja, ich tue mich damit auch schwer. Weil Jake Shields ist natürlich auch einer von den Diaz-Guys, sage ich jetzt mal so. Ja. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also. Meinst du, dass man die noch vergrämt dann? Weiß ich nicht. Die wirken halt immer so, als ob denen das scheißegal ist. Und du, ganz im Ernst, die sind mir auch langsam scheißegal. Nein! Ey, natürlich will ich die sehen! Natürlich. Aber ohne Frage. Aber ey, wir sind doch hier nicht bei der Kirmes oder beim Bazar. Ey, also. Aber diese so Aussage, dass da irgendwer zu einem Schulveranstaltung muss, also ganz im Ernst, die sind doch nicht mal ganz dicht. Ja, aber das ist das, was das macht sie aus, ja. Es ist halt lustig, ist halt lustig. Ja. Gut, was hat Dana White noch gesagt, was interessant sein könnte? Pipapo, er hat das nochmal verglichen mit der John Fitch-Nummer. John Fitch wurde ja vor 1,5 Jahren auch sehr überraschend entlassen und alle haben vorher geschrieben, wie langweilig seine Kämpfe sind und dann gehen die alle voll ab. Ja, jetzt entlässt der den John Fitch, der ist doch so stark. Und ja, am Ende interessiert es dann doch keinen. Und ich glaube, genauso wird es auch bei Jake Shields sein. Am Ende wird es keine Sau jucken. Und Dana sagt noch was. Er sagt nämlich, wir haben 500 Leute unter Vertrag und wir müssen anfangen, nach Kämpfen genauer darauf zu achten, wen wir da jetzt noch weiter verpflichten beziehungsweise unter Vertrag lassen und mit wem wir noch weitermachen wollen. Eine ganz, ganz böse Aussage. Ja, klar. Er will damit erreichen, dass die Leute sich Gedanken machen, wie sie Kämpfe angehen. Ganz üble Aussage. Es ist vor allen Dingen eine Ansage, finde ich mal. Also das ist natürlich schon... Puh. Du findest es kritisch. Ja, sehr. Ich meine, wenn du da jetzt ein... Hör mal den Nick ein. Ja, wenn er hört... Der Nick, ja. Der Dana White, der möchte immer einen exciting Kampf haben. Da mache ich mir beim Nick keine Sorgen. Nein, überhaupt nicht. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass wenn du eigentlich deine Sicherheit in einem Kampf eher durchs Jiu-Jitsu, durchs Wrestling bekommst, um erstmal in den Kampf reinzukommen oder vielleicht auch so den durchzufighten, dann kannst du, Alter, jetzt habe ich hier die große Bühne, jetzt habe ich die große Chance, jetzt muss ich auch abliefern, dass Dana White, dass er mich wahrnimmt, dass er mich realisiert, dass er sieht, hier, das ist ein exciting Fighter und dass du dann wirklich vielleicht ein bisschen von deinem Gameplan abkommst, von deinem Pfad abkommst und dann Sachen machst, die du vielleicht gar nicht so gut kannst, wie irgendwie jetzt das übelste Kickfest oder so, Roundhouse-Kicks, Showtime-Kicks oder sowas bringst. So, ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht bei einigen, dass sie dann überpacen oder so. Und ich dadurch weiß, was du dann, meinst, ja. Aber so eine ähnliche Diskussion gab's auch nach den Okami und eben auch Fitch-Entlassungen. Mhm. Und es ist da nicht eingetreten. Ich glaube, letzten Endes ist ja jetzt nicht so, dass da rechts und links ständig Leute entlassen werden von der UFC, die nicht so kämpfen, wie sie sich das vorstellen. Es sind immer mal wieder welche, die uns dann aber auch im Nachhinein wieder völlig scheißegal sind. Deswegen, ich glaube, die haben da ein gutes Gespür für die UFC. Hoffentlich, ja. Es wirkt zumindest mal so, dass sie da ein gutes Gespür haben, welche Leute sie entlassen und welche nicht. Deswegen, mit der Geschichte kurz und knapp, kann ich eigentlich ganz gut leben. Es ist schade für ihn, für Jake Shields, aber ich kann damit ganz gut leben. Bin ich ganz ehrlich. Also das ist, gab schon Schlimmeres. Gut. Dann machen wir mal weiter, was sonst noch für Kämpfe gab. Es scheint so, Entschuldigung, noch allerletzter Satz. Du alte Sau. Mach aus. Was? Ich sehe doch deinen roten Kopf. Was denn für einen roten Kopf? Also es scheint so eine Art... Ja, nun mach aus, das Ding. Die Leute followen... Also das ein iPad kannst du auch muten übrigens, ne? Wusstest du das? Warte mal, wo ist denn hier der Knopf? Das weiß ich gar nicht, ob ich das muten will gerade. So, mein allerletztes... Ich krieg ständig Mitteilungen hier von... Ja, wir merken das, dass dein Tweetbot gerade rund dreht. Ich habe 37 Mitteilungen jetzt gekriegt. So, jetzt höre doch mal. Ja, ich höre. Also, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es ja... Also, Jake Shields ist ja schon Name im Business, ne? Das ist ja schon. Wie heißt das, wenn jemand berühmt ist? Wie heißt das Wort? Prominenter Name. Ja. Und ich glaube schon, dass Jake Shields so eine Art Präzedenzfall ist. So, hört hin, Leute, reißt euch ein bisschen den Arsch auf, macht ein bisschen einen auf Excitement. Denn selbst wenn ihr immer erfolgreich seid und auch wirklich ein großer Name im Business seid, ihr könnt immer gefeuert werden. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut, klar. Aber ich dachte, wir waren mit dem Thema durch. Ich habe ja gesagt, letzter Satz, dann kamen nur deine 25.000 Nachrichten. Ja, kann ich ja nichts dafür. Also das ist so, läuft das halt ab. So ist das ein normaler Tag im MMA-Radio-Büro. Mhm. Letzten Endes ist es wahrscheinlich, irgendwo hat jetzt einer eine Aussage von uns wieder retweetet. Und ich glaube, das ist gar nicht der MMA-Radio-Account. Doch, ist es. ein weiterer Kampf wurde bekannt gegeben für die Ultimate Fighter Brasilien Card für das Finale. Und zwar Honey Jason gegen Robbie Peralta. Und Jason, erinnern wir uns? Entschuldigung, ich bin ja wirklich ein gutherziger Mensch. Mach doch das Ding mutig! Ich kann da nichts dafür, ihr blinkt alles. Mein Gott. An der Seite Schiebehebler. Warte mal, Schiebehebler? Macht mir den mit dem Hüppler aus oder geht er so? Da fällt mir nicht mal mehr der Begriff populär ein oder was ich da gerade gesagt populär, habe. Populär, ja, klar. Robbie Peralta, den mag er nicht ganz gern, ja, muss man so sagen. Hat zwar gegen Corsani verloren, aber gegen Payan, den hat er K.O. geschlagen, also das war gar nicht schlecht. Und ja, Honey Jason kann sich jetzt dann mal. Ja, was heißt beweisen? Also nach dieser Niederlage, nach der überraschenden Niederlage da, wo er sich danach noch die ganze Hand aufgerissen hat, weißt du, wo er doch dann gegen irgendeine Wand da in den Katakomben geschlagen hat. Konnte man auch schön sehen beim Dana White Vlog. Genau, richtig, da hat man das sehen können. Schön, nach dem Jeremy Stephens Kampf hat er jetzt ja gegen Steven Seiler diesen etwas umstrittenen Sieg eingefahren. Erinnerst du dich vielleicht, als Steven Seiler eigentlich nur auf dem Boden lag und gesagt hat, ja, also von mir aus können wir weitermachen. Und der Referee... Seiler! Ja, der Seiler. Herr Seiler, bitte zur Klasse 3. Herr Seiler! Der gute Seiler. Was hast du... Mensch, hat er schon wieder einen knackigen Arsch, der Herr Seiler. Was hast du mir für ein Bild geschickt, Chris? Guck da mal rein, das ist zur Beruhigung. Jetzt gibt er um, da hört man nur noch, wie der Kopf aufschlägt. Hey, es funktioniert. Das Bild, ne? Ja. Ist geil, oder? Jetzt springen gerade meine Synapsen an. Ja, da ist eine. Das Original meint, das ist jetzt mal gerade mein Denkprozess, der hier stattfindet. Merkt man auch, wenn ich rede. Ah, jetzt siehst du, immer wenn ich rede, dann denke ich auch gar nicht. Jetzt überlege ich mir, was ich sagen will. Siehst du, jetzt wird was eingefallen. Übrigens, Real Madrid jetzt extremst drückend überlegen. Fällt mir nichts so ein. Ah, doch, und zwar, man könnte ja Julian Schieber bringen. Ja, das könnte man auch nicht machen, das stimmt. Also, übrigens, wollte jetzt noch was Positives über André Hahn sagen. Was Positives über André Hahn? Ja. Da kann ich mich aber nicht dran erinnern. Das ist was, das wird. Du hast gesagt, er setzt sich in Gladbach durch. Das wird Gladbachs Jendal Thomasson, du. Das wird so eine richtige Pfeifennummer, sag ich dir jetzt schon. Und die Gladbacher kennen sich ja eigentlich mit der Scheiße aus. Die haben ja da wirklich ein Händchen dafür, schlechte Stürmer zu verpflichten für viel Geld. Also, das ist ja, nee, also den hätte ich nicht gekauft, den Typen. Oder ist der ablösefrei? Nee, für 2 Millionen, da hat er eine ganz günstige Ablöse. Ja, für 2 Millionen hätte sie dir aber auch, weiß nicht, 2,25 Millionen kostet. Freddy Bobic als Manager holen können. Ja, das stimmt. Part-Time-Stürmer. Der macht das noch, der macht vorne noch 2 Buden rein. Ja. Also Honey Jason bin ich gespannt. Für mich hat er sich noch nicht ganz rehabilitiert nach seiner Niederlage, weil eben diese Seiler-Nummer so ein bisschen... Ja, zwiespältig zu bewerten ist, muss man ganz klar sagen. Aber auf den Kampf freue ich mich, definitiv. Für Berlin wurde auch noch ein Kampf bekannt gegeben, und zwar Ruslan Magomedov gegen Viktor Peshta oder Pesta, das kommt drauf an. Hat mal letzte Ausgabe schon. Haben wir den letztes Mal schon besprochen, den Kampf? Habe ich ja die ganze Karte vorgelesen. Der müsste auch bei uns auf der Page gewesen sein. Der war schon drauf, ja. Echt? Okay, alles klar. Habe ich dann noch gefragt, ob das ein Dagestani ist, und ist keiner. Ah, oh, dann habe ich das einfach ignoriert wahrscheinlich. Außerdem hat Sarah Kaufmann neue Gegnerin gefunden, die nennt sich Amanda Nunes. Ui. Haben wir da auch schon drüber gesprochen? Nee. Nee. Okay, das ist für die Ultimate Fighter Nations Finalgeschichte, die ja jetzt dann schon bald stattfinden wird. Und Patrick Cummins, den kennen wir natürlich auch noch, das war der Typ, der DC, immer die Kommentare schreibt unter einer Ausgabe. DC im Light Heavyweight begrüßt hat und relativ kurz zu seinem Kampfvergnügen gekommen ist, und das Kampfvergnügen an sich war dann auch relativ kurz. Und dieser Kampf findet in Albuquerque statt gegen Barroso. Franzimir Barroso, gegen den wird er antreten. Ist denn nochmal Oscar Barroso? Ja, es gibt noch den Barroso, der in der EU das Sagen hat. Ich glaube, das ist er. Dann gibt es noch den roten Barroso. Genau, das stimmt. Den roten Barroso gibt's noch. Dann gibt's ja noch Antonio Barroso, der hat gerade dieses 30-Man Battle Royale gewonnen. Ja. 30-Man! Ja. Also, das scheint wirklich ein Härtetest zu sein für Patrick Cummins. Und Eric Perez trifft auf Brian Caraway in Albuquerque. Deswegen interessant. Eric Perez ist interessant sowieso, aber die Albuquerque, die ist gut. Die wird Spitzenklasse. Ja, die wird stark. Brian Caraway ist der Typ, der ja Dingsbums pimpert. Wie heißt er? Oh, Misha Tate. Oh. Ganz genau. Vorhin haben wir ganz kurz über Chris Holdsworth gesprochen, UFC 173. Der sollte ja eigentlich gegen Kim Jong-un antreten. Ja. Gegen Kuing Ho Kang oder was. Mach mal keine Späße über Diktatoren. Stimmt. Der hat sich verletzt. Und ich finde den Kampf, den er jetzt bekommen hat, viel geiler. Gegen Shiko Camus, so heißt er. Ich komme immer, also geht überhaupt nicht. Shiko Camus, das war der Typ, der in Milwaukee, ja genau, in Milwaukee gewonnen hat. Auf derselben Card stand wie auch Anthony Pettis, der damals den Titel gewonnen hat von Benson Henderson. Ich möchte dich daran nochmal dran erinnern. Und Shiko Camus hat dann auch noch einen Kampf bestritten gegen Yatsun Mesa und hat den ebenfalls gewonnen. Und das war ein bisschen überraschend, muss man dazu sagen. Und jetzt gegen Chris Holdsworth, ich glaube, da wird er keine Chance haben. Aber der Kampf an sich interessiert mich definitiv. Dann hat sich leider Gottes unser Held, muss ich schon sagen, verletzt. Dennis? Alptekin Oskilic. Na. Ja. Was hat er? Fällt verletzt aus, weiß ich nicht. Aber der Kampf gegen Dustin Ortiz, der jetzt am Freitag stattfinden sollte, wurde ersatzlos gestrichen. Auch schade für Dustin Ortiz, der mir zuletzt auch gut gefallen hat in seinen UFC-Performances. Und Estefan Payan gegen Alex White bei UFC und Fox, ja, pff, my ass. Ja, das sind so mal die ganzen Match-Announcements, die so in den letzten Tagen hier bei uns aufliefen. Ich guck mal, ob es noch was Neues gibt, weil gefühlt passiert gerade jeden Tag mehreres. Guck mal einfach mal. Ich bin auch gerade hier auf Junkie. Struve cleared for UFC Return. Also, Stefan. Hast du das mit John Jones mitbekommen? Der hat sich über die Uniform geäußert. Nee, kannst du mal erzählen, habe ich nicht mitbekommen. Also ich weiß nicht, in welchem Rahmen das Interview war. Auf jeden Fall kam da das Thema zum Sprechen, dass es ja bald diese Uniform gibt, ne? Von Reebok oder was? Naja, wenn UFC vorne draufsteht mit noch irgendwas. Nein, das war aber nur ein Dings hier, gefotoshopptes Ding. Ja. Das war nicht. Ja, nee, ist ja, aber es kommt ja definitiv die Uniform. Ich weiß nicht, ob das definitiv kommt. Doch, ich glaube, es hat sich so angehört. Also Dana White hat damals gesagt, das interessiert uns ein Scheiß. Deswegen. Ja, mir wurde John Jones darauf angesprochen und hat gesagt, er findet das grundsätzlich gut, dass alle Uniformen dann rumlaufen. Die Frage ist nur, wie dann fair das Geld verteilt wird. Er hat gesagt, er kennt viele Jungs im Business, die Probleme haben, Sponsoren zu bekommen, und die keine Sponsoren haben, haben Probleme, überhaupt von A nach B zu kommen. Ja, aber oder das Ding ist doch ganz einfach, finde ich, zu lösen. Du musst ja nicht dieses ganze Klamottenspektakel da veranstalten und überall Reebok draufschreiben, sondern ja. Du kannst ja Plätze freilassen für deine eigenen Sponsoren, damit du halt hauptsächlich sicherstellst, dass die Kämpfer, die eben keine finden, zumindest mal das bisschen von dieser Uniform bekommen und so Typen wie John Jones können sich da halt noch, was weiß ich, wirklich Spearmint und Palmolive irgendwo draufkleben. So, ich finde, du könntest es doch am einfachsten lösen. Sarah Kaufman loses another opponent. Amanda Nunes off Tough Nations Final. Habe ich auch gerade gesehen. Gerade haben wir noch verkündet, dass die jetzt auf Sarah Kaufman trifft. Sarah Kaufman hat also jetzt erstmal kein Gegner. Und ich denke mal, so kurzfristig wird sich da auch niemand finden. Der Kampf ist ja jetzt schon in einer Woche. In dem Artikel habe ich auch irgendwie den Namen Under Armour gelesen. Was hast du gelesen? Den Namen Under Armour als Ausrüster für die UFC. Ach so, ja, jetzt, ja, das ist Tobis Lieblingsmarke übrigens. Ja, so eine Bonzenmarke. Ja, ja, klar. Wenn schon, denn schon. Ja, so ein DeLorean mit Fluxkompensator fährt, der kann auch das tragen. Also die Ausrüster, oder wer da ja Sponsor wäre, wenn es diese Uniform wirklich gibt, ich denke mal, ist erstmal egal, weil die UFC wird da schon einen ordentlichen Deal an Land ziehen. So, und ich finde, die Idee ist ja wirklich gut, aber du musst halt Platz lassen für so Leute wie John Jones, dass die sich da noch eine goldene Nase verdienen sollen. Genau. Und das, so werden die das auch machen, denke ich mal. Ich hoffe es. Ich finde das grundsätzlich gut, dass die kleinen Fighter dann so eine Standardgage, nenne ich es jetzt mal, bekommen und dass die großen, die dürfen aber definitiv nicht beschnitten werden. Das finde ich nämlich auch unfair. Ja, genau. Also das könnte man, denke ich mal, so am besten lösen, weil so eine Geschichte wie, die keine Sponsoren finden, die kriegen die Uniform und die anderen, die haben halt weiterhin ihres. Das ist ja auch wieder scheiße. Weißt du, das kannst du irgendwie auch nicht machen. Also, was macht jetzt einer, der dann 3 Wochen vorm Kampf dann doch noch einen Sponsor findet? Ja, ja, klar. Also, das ist ein bisschen schwierig. Wie steht's eigentlich in Dortmund? 2-0 und Daniel Carvajal und Kevin Großkreutz haben sich gerade, sowas Brutales habe ich, glaube ich, lange nicht mehr gesehen. Großkreutz im 16er kam wie ein Halbgestörter zum Kopfball und Carvajal hat ihn nicht gesehen. Die Köpfe sind so dermaßen aneinander gescheppert. Also die beiden sind erstmal out of business. Ja, ich habe zuletzt, apropos Cheppern, fand ich schön, die Batista-Bomb-RKO, wo Randy Orton auf dem Monitor gelandet ist. Ja, das war übel. Auch schön. Aber wie kann man auch nur so doof sein, den Monitor hinter den Tisch zu legen? Das hat Batista den so mit dem Fuß drunter gestibitzelt, hat er. Ja, da stibitzelt. Ja, hat er gesagt. Fick dich. Aber Real Madrid, überragend, also extremst überlegen gerade. Kommt Dortmund überhaupt noch hinten raus? Fast gar nicht mehr. Ja, wenn wir schon bei Kämpfen sind, die abgesagt werden müssen, dann gibt es noch eine Neuigkeit. Und zwar hat Damien Maia seinen Gegner verloren. Mike Pierce wird aufgrund einer gebrochenen Hand nicht bei den Ultimate Fighter Brasilien Finals mitmachen können. Gibt es da schon einen neuen Opponent? Nee. Scheint noch nicht der Fall zu sein. Also du siehst, also oder ihr seht und hört. Naja. Das glaubst du nicht. Ja, überragender Spielkombination. Reus fummelt 48 Millionen Mann aus, steckt zu Mkhitaryan durch. Er fummelt Iker Casillas aus. Und was kannst du dir vorstellen, was passiert? Er schießt entweder drüber oder an Pfosten. An Pfosten. Ja, ist klar. Leeres Tor, Mkhitaryan schießt an Pfosten. Er ist ein dummes Schwein. Was ich nur kurz nochmal hier rüberbringen will, weil es scheint ja da wirklich abzugehen in Dortmund. Es passiert wirklich enorm viel gerade, was die ganzen Cards für die nächsten Wochen und Monate angeht. Also das ist ganz interessant. Und jetzt mit Stefan Struve, dass der auch noch eine Clearance bekommt, finde ich gut. Freue mich, wenn der wieder zurückkommt nach langer Krankheit. Wie läuft bei dem eigentlich das Reisegeschäft? Bei Stefan Struve? Ja, der hat doch diese Struve, so ein Travel. Ja, ja, gut. Ist die Antwort übrigens. Gut. Was haben wir sonst noch? Was ist eigentlich sonst noch passiert, Chris? Du hast doch John Jones haben wir abgehandelt. Ach, ich wusste, dass ich noch ein Thema habe für dich. Und zwar wurde ja nun endlich bekannt gegeben, wer der Mystery Fighter ist. Ja! Bruce Lee ist der Mystery Fighter. Ja, man kann ihn als Vorbesteller kriegt man ihn sofort. Man kann ihn sofort auswählen. Er kann in 4 Gewichtsklassen spielen. Welche 4 das jetzt waren, weiß ich nicht genau. Habe ich vergessen. Man kann ihn als Vorbesteller direkt spielen. Alle anderen, die sich das Spiel normal im Laden dann kaufen, die können ihn dann erst freischalten, indem sie das Spiel auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe durchspielen. Ah, das geht ja eigentlich, oder? Kann man schaffen. Mhm. Wenn man sich mal ein bisschen anstrengt, jedenfalls. Also das wird schwierig sein. Wann kommt es? 18. Juni? 17.06. Ich weiß nicht, ob das internationaler Termin ist. Deutschland oder einen Tag später. Und dann 18. in Deutschland. Ja. USA ist 17.06. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon neidisch auf die ganzen Current-Gen-Spieler, wenn sie da mal reinhüppeln dürfen, weil der neue Trailer, der sieht schon cool aus, aber man muss natürlich dazu sagen, es ist natürlich halt einfach nur ein Trailer. Also ich bin wirklich gespannt, was die ersten dann erzählen, wie das Spiel an sich ist, ob das wirklich so geil sich spielt, wie es dann auch aussieht. Ich habe mich jetzt dann praktisch gegen eine Current-Gen-Konsole entschieden und muss leider Gottes mit WWE 2K14. Du hüppelst jetzt erstmal mit dem Ultimate Warrior rum. Genau. Oh Gott. Das ist so nervig, oder? Das wird auch eine schöne Diskussion. Das war so schlimm. Apropos Diskussion. Ronda Rousey hatte ja zuletzt häufiger mal Probleme mit ihrem ehemaligen Manager Darren Harvey. Die beiden sind seit einer ganzen Weile schon nicht mehr zusammen, also nicht jetzt, was ihr jetzt meint, zwischenmenschlich, sondern hier geht's natürlich um die geschäftlichen Verbindungen. Und Darren Harvey sagt halt, er habe Ronda zum größten MMA-Star gemacht, den es heutzutage gibt. Fact. Darren hat hat Ronda von Anfang 2010 bis eben jetzt betreut, bis Anfang 2014, beziehungsweise das ging, glaube ich, dann schon Ende 2013 los, dass die sich so ein bisschen nicht in die Haare, aber die das aus, das getrennte Wege gehen sie halt, Punkt. Und er hat mal die Rechnung aufgemacht, also pass mal auf, Leute, ich habe $25.608 verdient mit Ronda Rouseys Fights. Ich habe $23.180 verdient mit Pay-Per-View-Zuschlägen. $20.830 für Sponsoren und so sind auf mein Konto geflossen. Da komme ich insgesamt, jetzt, wenn ich es gerade nachrechne, komme ich auf 65.000. Da kam noch irgendwas dazu. Auf jeden Fall, er kommt auf $85.000 knapp oder so. Und 170.000 hat er investiert und sagt, das ist eigentlich ein Witz. So. Ich persönlich würde sagen, dann ist er halt ein schlechter Manager, könnte man fast sagen. Ne? Aber Ronda ist doch schon fast saniert, oder? Nee, ich glaube, der Vertrag ist nicht so hoch dotiert in der UFC. Aber es ist natürlich Sponsoren und die Hollywood-Geschichte, die wird ihr mit Sicherheit ein paar Euro einstellen. Also wenn der Vertrag ausläuft, dann könnte es sein, dass da richtig Geld ansteht für Dana. Zumindest hat sie die Möglichkeit, das zu fordern, ja. Und Dana, ich meine, der wäre blöd, wenn er das nicht machen würde. Wenn er es nicht macht, das wäre wirklich doof. Ja. Also. Hast du dieses, wie hieß der noch? Toby Hooper? Nee, das war der Regisseur von Poltergeist, ne? Toby Hooper? Scheiße. Es ist schon einen Monat alt, das Video. Es ist so ein Conan O'Brien-Typ. War Ronda Rousey zu Gast und da saßen sie am Ring, in dem Ring. Nee, das habe ich im Oktagon oder im Ring? In einem Boxring. Nee, habe ich nicht gesehen. Unfassbar sympathisch. Ronda kann ja wirklich so unglaublich charmant sein. Das ist ja unfassbar. Ja, das stimmt. Und der Typ, der, ich hab den Namen vergessen, ich schick dir das Video gerne mal, um mal den Pocho zu machen. da saßen sie auf dem Apron, ich weiß nicht, wie es beim Boxen heißt, und dann nur so geplappert und so, auch so ein bisschen über ihr Sexleben und sowas. Was? Ja. Ja, jetzt höre ich zu, du hast meine volle Aufmerksamkeit. Ja, und da ist man nicht so richtig schlau geworden bei Ronda Rousey. Wer mit wem sie auch gerade zusammen ist und so, das ist auch gerade nicht so ganz rausgekommen. Und er hat auch richtig üble Fragen gestellt und so. Und Ronda hat sehr charmant dann immer gemacht, nee, will ich nicht drüber reden. Dann hat er aber gesagt, komm, Ronda, jetzt mal richtig hier Titten auf den Tisch, wir kämpfen jetzt gegeneinander. Und dann hat er sich da irgendwie so durchs Bottom Rope geschält und so und Ronda übelst elegant so mit ihrer Leggings, ne? Ja. Sah auch äußerst attraktiv aus. Mhm. Und er dann schon geschwitzt vorm, hat er gesagt, so ja, Ronda, so was ist denn da bei dir am Bauch los? So, weil der hat auch so ein bisschen Dennis Retzler-Figur gehabt. hat auch so ein bisschen geschwitzt und hat er sogar, ich schwitze schon vom Interview und so. Und dann hat Ronda so ein paar Moves bei ihm gemacht und ja, der Signature-Move hier, Ronda zeigt mir nochmal den Signature-Move und dann macht sie so halt einen Armbar, ne? Und er hat gesagt, es tat schon übelst weh, wie die Kniekehle in seinem Gesicht war, ne? So nicht mal der Lock ja, als solches, sondern die Kniekehle tat schon übelst im Gesicht weh. Hat er schon abgetappt so. Er hat noch gar nicht durchgezogen. Und dann hat er seinen Signature-Move gemacht bei ihr. Und was war der Signature-Move von ihm? Eine Umarmung. Und oh, das war so süß. Dieses Interview war wirklich so goldig. Ich hab's rausgefunden, Chris. Ja, wie heißt er? Henry Aikens. Nee, hieß er nicht. MMA, Ronda Rouseys Boyfriend and Trainer is Henry Aikens. Ach so, Boyfriend. Ich dachte, der Typ. Auf jeden Fall. So ein Hampelmann. Ja, der Typ, der Moderator von dieser Comedy-Show, hat dann auch ein Hip-Toss gemacht. Ich weiß nicht, wie man es richtig nennt. Auf jeden Fall hat sie das dann gekontert. Übelst brutal. So übelst schnell auch. Und hat ihn richtig geslammt. Und man hat auch das ein oder andere Knöchelchen sich einrenken hören dabei. Also es war sehr, sehr charmant. Vielleicht können wir das Video mal unter diese Ausgabe packen. Ich pack da aus rechtlichen Gründen packe ich da nichts drunter. Na gut, dann könntest du sagen, das ist ja einfach. Aber ich würde anbieten, dass ihr einfach Chris auf Twitter @chrisenigma, das zweite ja, ist eine Eins, eine kurze Nachricht schickt, wenn ihr das Video ja, sehen wollt. Also das ganze Video, das hat mir nochmal gezeigt, wie sympathisch und charmant Ronda Rousey einfach ist. Ja, bei mir wird's gerade so ein bisschen, also ich gucke mir gerade die ganzen Bilder an hier von Ronda und Henry. Man muss ja echt schon sagen, das ist ja ein Flittchen. Also die ist, wieso? Das ist ein Flittchen halt einfach. Lass sie jetzt einfach mal so stehen. Die alte Schlampe. Ich bin völlig enttäuscht. Also das, wieso, geht ja, was ist denn da los? Es ist ihr Freund. So ein Scheiße. Gina Carano trifft sich übrigens diese Woche mit Dana White. Wenn wir schon bei Ronda Rousey sind und mögliche Gegner und so weiter und so fort. Die waren nämlich auch in so einer komischen Talkshow. Kann ich mal erzählen. Und zwar in der Radio Show. Ja, da war sie. War es eine Radio-Show? Die haben immer so behinderte Namen. Nee. Das war eine Fernsehsendung mit einem Typen, der völlig bescheuert aussieht. Und das heißt irgendwie der Arizino Hell Show oder irgendwie so. Egal. Auf jeden Fall, ja, ist doch auch völlig egal, wie die Show hieß. Viel interessanter ist ja, was sie gesagt hat. Und sie sagt, also auf die Frage, also ist, pass auf, ist ja folgendes. Viele sind sich gerade nicht sicher, ob dieses ganze Gina Carano-Gedöns, was mit ihrem aktuellen Film zu tun hat, der jetzt rauskommt, oder ob sie es ernst meint. Und sie selber sagt, sie liebt MMA und sagt dann so, it's something I can do that makes everything else disappear. I dream about it, sagt sie. I just didn't know if I was ever going to get placed with the opportunity to make a comeback. So, und jetzt kommt der Satz oder die Sätze, die ich so interessant finde. So I'm either going to do it now or retire. I'm never going to do it. So now is the move, is the moment. Chris, das ist so eine Aussage, oder? Also auf Deutsch würde das bedeuten, jetzt. Warte mal. Na, was denn jetzt? Wieso ist das eine Aussage? Na, sie sagt doch jetzt oder nie. Das kannst du doch so runterbrechen. Aber Contract ist Contract. Naja, nee, du kannst ja niemanden zwingen, für dich jetzt anzutreten in der UFC. Dana kann ja nicht sagen, du musst aber jetzt für uns hier einen Kampf austragen. Das geht ja nicht. Du kannst ja niemanden zwingen. Also er kann. Natürlich nicht, nein, natürlich nicht. So. Also von daher, wenn sie sich jetzt entscheidet, ich kann nicht mehr antreten oder ich will nicht mehr antreten, dann kannst du sie nicht zwingen. Nein, das ist natürlich richtig, natürlich, aber... Ja, aber bislang hat sie halt nie davon so großartig gesprochen wie jetzt und jetzt sagt sie, jetzt oder nie, und sie trifft sich mit Dana White. Oh, das wäre aber übel. Wieso? Wenn da die Zeichen auf Abschied stehen? Hä? Wieso denn auf Abschied? Achso, ich habe gerade mit dem Kumpel geschrieben. Ich denke doch, was erzählt denn der? Gina Carano trifft sich diese Woche mit Dana White und sie sagte in einem Fernsehinterview, jetzt... Ach, Gina Carano! Naja, und sie sagte... So. Also du bist ja in einer ganz anderen Dimension. Und sie sagte, jetzt oder nie, wenn sie wieder in den Octagon möchte, dann muss das Ganze jetzt passieren. So. Mein Gott, der tippt da ja nicht. Ja, ja. Er dreht gerade das komplette Universe durch. Also dann vielleicht noch eine Frau, die ja für Ronda Rousey in letzter Zeit häufiger als Gegnerin gehandelt wurde, ist Holly Holm. Die hat sich jetzt erstmal einen Arm gebrochen, linken Arm. Und will sich aber auch grundsätzlich erstmal überhaupt nicht zu dieser ganzen Ronda Rousey-Geschichte äußern, ob sie überhaupt in die UFC kommt und so. Also ihr Manager hat ein Interview gegeben gestern bei Ariel Helwani und hat da so rumgeeiert. Und ich glaube, letzten Endes geht es ja um die Kohle. Wenn Holly Holm die Kohle bekommt, die sie möchte, dann denke ich mal, werden wir sie 2014 auch noch in der UFC sehen. Oh, schön. Ja, aber abwarten. Wir lächzen doch aber so ein bisschen nach einer neuen Competition. Die braucht eine neue Competition. Die gute Ronda. Ja, Juliana Pena, wie gesagt, übelst gelaufen. Ja, da hätte was passieren können, aber das hat sich ja jetzt erstmal erledigt. Also, ja, sicher. Gut, jetzt können wir ganz kurz noch mal gucken, was jetzt eigentlich hier da in Abu Dhabi ansteht, weil das, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt außer den Main Event habe ich da nichts auf dem Schirm. Und selbst den muss ich nachgoogeln. Ja, bekannt Rodrigo wie Noguera, gegen Nelson. Was interessant ist, also warum das Ganze am Freitag stattfindet, habe ich jetzt mittlerweile verstanden, weil in diesen arabischen Ländern der Freitag der Samstag ist. Also so gefühlt. Ja, Freitag ist so wie Samstag und Samstag ist so wie Sonntag. Und Sonntag ist bei denen dann schon wieder der erste Arbeitstag. Du geisteskrank. Ja, so sind sie. also der Main Event an sich, ja. Kannst du mir was über Kawajiri sagen? Ist das der aus der... Warte. Ist das der aus der Shanghai-Karte? Aus der Shanghai-Karte? Singapur-Karte? Ja, Singapur gegen Sean Soriano. Wie war denn das nochmal? Ja, ich nehme mich auch. Hab auch gerade gedacht. Irgendwer kennst du doch den Vogel. Ja. Ja, also pass mal auf. Folgendes mit dieser Abu Dhabi-Karte. Das ist interessant eigentlich, was da so an Kämpfen stattfindet. Also Roy Nelson gegen Noguera könnte interessant sein, finde ich. Also das ist ein Kampfding, auf den habe ich Bock, mir den anzugucken. So, fertig, Punkt. Co-Main-Event auch. Clay Guida, genau, der ist eigentlich auch immer dafür bekannt, dass er schöne Kämpfe abliefert. Letzte Niederlage heftig, war First Round gegen Uriah Faber? Nee, gegen wen ist er K.O. gegangen? Gegen Chad Mendes. Chad Mendes, ja, aber es war nicht First Round. Es war nicht nee. Es war zum ersten Mal, dass er überhaupt K.O. gegangen ist. Das war gegen Ende des Kampfes irgendwann. Also ja, okay. Ja, irgendwie so. John Howard, den finden wir gut, weil er MMA-Radio folgt. Sprich, da müssen wir einfach ja, sicher, für ihn sein. Allerdings gegen Ryan LaFlair 10-0 und der sah in seinen letzten beiden Kämpfen wirklich gut aus. Ryan LaFlair. Also, vielleicht sah er davor auch schon gut aus, aber das sind die mir optisch jetzt... Optisch sieht er nicht gut aus, aber im Ring, im Octagon. Das sind die zwei Kämpfe, die mir jetzt halt parat sind, so im Kopf gegen Court McGee und Poncibio, wie der andere Hampelmann hieß. Die Kämpfe waren gut, deswegen, das ist auch interessant. Dann Ramzi Ninjim gegen Benail Dariush, den kenne ich nicht, hat er schon mal in der UFC gekämpft, hat er, gegen Charlie Brennerman. Ah! Den kennt man doch. Ich erinnere mich, genau, an diesen Kampf erinnere ich mich. Das war Brennermans Rückkehr in die UFC. Relativ schnell verloren. Also Brennerman und Dariush hat ganz schnell gewonnen, diesen Kampf. Und Ramzi Ninjim, ja, das könnte interessant werden. Was haben wir dann bei den Prelims? Gerald Rocholt gegen Daniel Omielanchuk. Ja, also diese Rocholt, den fand ich in seinem ersten Kampf gegen den Schwarzen, gegen Ward Harris, genau, fand ich den irgendwie cool. Aber jetzt auch niemand, wo ich denke, dass der ja ein riesengroßer Superstar in der UFC wird, das glaube ich irgendwie nicht, dass der Titelpotenzial hat, glaube ich nicht. Haniyaya gegen Johnny Bedford, ja, die Jungs, die leichten Jungs, die sorgen eigentlich immer für schöne Kämpfe. Dann Taylor Slatus natürlich gegen Trevor Smith, also das könnte, ist interessant, weil Taylor Slatus halt einfach auch eine Legende ist, freue ich mich auf diesen Kampf. Chris Camozzi gegen Andrew Craig, interessanter Kampf, weil Chris Camozzi einen ziemlich guten Run hatte und dann on short notice einen Kampf gegen Jacare angenommen hat, den verloren hat und dann auch gegen Lawrence Larkin seinen nächsten Kampf verloren hat. Wichtiger Kampf für ihn. Davor Nick Ring besiegt und auch die anderen Performances davor waren ganz gut. Das ist ein wichtiger Kampf für Chris Camozzi. Deswegen freue ich mich auf den. Und Alan Ömer gegen Jim Ellers. Und Alan Ömer ist ja ein Deutscher, kommt aus Stuttgart. Und nee, echt jetzt? Ja, ja. Und feiert sein UFC-Debüt. Und deswegen werde ich mir diesen Kampf natürlich auf jeden Fall auch angucken. Ist ja ganz klar. Also, super. I'm a Ömer-Guy. Es ist noch eine interessante Card. Wie aus Erbil, Irak. Ist er aus dem Irak? Ja. Ah, kannst du mal sehen. Es ist eine interessante Card, wie ich finde, aber es ist jetzt nicht so, dass das, ja, wenn man es nicht sieht, dass man da großartig was verpasst. Aber ich glaube, das kann man sich mal geben. Freitag. Also ich freue mich sehr auf das Event. Echt? Sehr, ja. Sogar. Das überrascht ja mich jetzt. Ich hätte gedacht, dass du sowas sagst wie, ja, wenn ich Zeit habe, gucke ich es mir an, so in der Art. Nee, werde ich mir definitiv angucken. Sag mal, stimmt das, dass es hier in Deutschland um 8.50 Uhr morgens losgeht? Nee. Das kann nicht sein. Bei uns ist es, glaube ich, nachmittags irgendwann. Hier, 17.50 Uhr geht's los. Das ist eine schöne Zeit. Freitag 17.50 Uhr geht's los in Deutschland. Freitags schön, ja. Samstag wäre ein bisschen grenzwertig gewesen bei Bayern-Dortmund, ne? Wie steht's denn da in Madrid? Gegen Real? 2-0, 82. Minute. Oh, jetzt wird's eng langsam, oder? Hier im Rick Aubameyang wird jetzt gebracht. Oh, wohin? Ja, gut, jetzt also die letzten Minuten beim Fußball, die möchte ich dann doch noch mit der vollen Aufmerksamkeit verfolgen. Ja, was machen wir mit der Fight Night in Abu Dhabi? Angucken am besten. Meinst du? Das ist so ein schönes Statement, oder? Guckt sie euch an. Wenn ihr Geld zurücklegen wollt für ein anderes Event, falls ihr nicht den Fight Pass habt, dann würde ich euch Tough Nations Finale am Mittwoch dann eher empfehlen. Nächste Woche Mittwoch, Tough Nations Finale. Vorher senden wir doch noch. Wir senden vorher, aber ich sag's ja nur. Nicht, dass es nachher heißt, ja, warum habt ihr denn nichts gesagt? Also ich glaube, ich würde eher das Tough Nations Finale gucken, bevor ich die Abu Dhabi Fight Night, aber ist ja der Stuttgarter dabei. Naja, mal sehen. Entscheidet selbst. Spätestens ist ja der Stuttgarter dabei. Ja, mach dich doch nicht drüber lustig. Das ist unser, mach ich doch nicht. Der Einzige, der überhaupt noch was gewinnt in Stuttgart. Unsere letzte Hoffnung. Gut, das war's jetzt hier. Schwere Geburt, aber hinten raus war's dann doch fast schon okay. Oh, ich bin aber jetzt geistig völlig, also jetzt ich bin aus, auch geistig. Blinkt auch gar nichts mehr bei mir hier. Nö. Blinkt ja nichts mehr. Diese ganzen Bildschirme, die hier leuchten, dann blicke ich gelben Männchen da, die hier langrennen und dann hier gucke ich auf einen anderen Screen, da steht da Michael Bisping gegen Tim Kennedy. Jetzt ist es Zeit zum Aufhören. So ist Zeit ins Bett zu Zeit gehen. Zeit zum nach Hause gehen, genau. Tschüssikowski, bis Tschüss. Donnerstag, Talk of Personality. Tschüss! Tschüss!